Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Kommunikation ist schon immer das wichtigste oder eines der wichtigsten Elemente in einer Beziehung gewesen. Wenn man Probleme hat in der Kommunikation, dann ist einiges schiefgelaufen, weil man sich eben nicht richtig verstanden hat. Und subhanallah, in der Ehe kann es sein, dass zwei Leute die ein und dieselbe Sprache sprechen, doch trotzdem nicht richtig miteinander kommunizieren. Und es gibt Leute, sie sprechen unterschiedliche Sprachen, doch ihre Kommunikation ist makellos. Subhanallah. Und bezüglich dessen haben die Wissenschaftler einiges rausgefunden. Eines der bekanntesten Bücher ist auch mit demselben Titel, 5 Sprachen der Liebe. Es gibt 5 Sprachen sozusagen, die der Körper oder die der Mensch von sich aus aussendet, in denen die Kategorien sozusagen, in die Menschen rein kategorisiert werden, diese Sprachen, die diese Sprache sprechen, um miteinander zu kommunizieren. Welche diese 5 sind, werden wir inshallah ta'ala gemeinsam jetzt kennenlernen, damit du inshallah ta'ala die richtige Sprache deiner Frau, die richtige Sprache deines Mannes sprichst und auch deine eigene vielleicht sogar herausfindest, um dementsprechend inshallah ta'ala eure Beziehung einen neuen frischen Wind zu geben oder um besser gesagt deiner Partnerin, deinem Partner zu zeigen, dass du sie liebst in ihrer Sprache so, dass sie es auch versteht. Weil es kann passieren, dass du manchmal Sachen machst, tust, gibst, aber das nicht so von der partnerischen Seite empfangen wird, wie es von dir wiedergegeben wurde. Manchmal sagst du vielleicht, ah, ich habe ja so ein tolles Geschenk gemacht, aber sie hat sich gar nicht so drüber gefreut. Oder sie sagt, ich habe ihm so ein tolles Geschenk gemacht, aber er hat sich gar nicht so sehr darüber gefreut. Das liegt daran, dass sie nicht in dieser Kategorie von Geschenke sind. Schauen wir uns mal die Kategorien von den 5 Sprachen der Liebe an. Die erste ist Lob und Anerkennung. Diese Person, sie selbst lobt und anerkennt andere Personen sehr oft. Für sie ist das selbstverständlich. Bei jeder Kleinigkeit tut sie eine Person loben, gibt ihnen Anerkennung und das Ganze passiert natürlich sprachlich gesehen. Und dementsprechend möchte sie auch in dieser Sprache zurückgeliebt werden sozusagen. Das sind die Personen, die dieses ich liebe dich oder ich mag dich, ich finde dich schön, ich bewundere dich und so weiter, diese Sachen hören möchten. Sie möchten diese Sachen hören, sie möchten Anerkennung haben durch Lob, durch schöne Worte. Je nach Situation kann sich das auch ändern, dass man sagt, ich stehe dir bei, ich bin für dich. All diese Sachen, die in Richtung Lob und Anerkennung gehen und das in der sprachlichen Ebene, das ist die erste Kategorie der Menschen. Das heißt, wenn du siehst, deine Frau oder dein Mann ist in dieser Kategorie, dann versuche in dieser Kategorie zu sprechen und nur 1-2 Sachen, subhanallah, ein Lob, eine Anerkennung, ein Kompliment, kann schon für deinen Partner für ein paar Wochen als Nahrung der Liebe genügen, sozusagen. Die zweite Kategorie ist die bewusste Zweisamkeit. Das sind dann jene Personen, die es benötigen, dass der Partner mit ihr ganz alleine ist. Er möchte sozusagen die volle Aufmerksamkeit genießen in dieser Sache. Er möchte den Partner oder sie möchte den Partner voll für sich haben. Sei es nur 20 Minuten, 30 Minuten und sei es nur einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen. Hauptsache, sie bekommen so ihren Liebesbeweis. Und das ist das, was du dann deinem Partner sozusagen geben kannst. Das sind auch solche Sachen, wenn du hörst, du bist nie zu Hause, du bist gar nicht für mich da, ich habe dich nie für mich alleine und so weiter. Das heißt nicht, dass sie die Anwesenheit der Kinder oder anderen Sachen nicht mag, aber sie möchte gerne oder er möchte gerne die Zweisamkeit mit dir voll und bewusst ausnutzen sozusagen. Und wenn du siehst, dass dein Partner in dieser Richtung geht oder du selber, dann kannst du inshallah ta'ala mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug sozusagen arbeiten und dann ihr die Sprache bzw. die Liebe in ihrer Sprache wiedergeben. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke, wie wir schon vorhin schon erwähnt haben. Die Person, sie liebt selber Geschenke, sie gibt gerne Geschenke, bei jeder Gelegenheit nutzt sie Geschenke zu geben. Wenn jemand krank ist, gibt sie Geschenke, wenn jemand etwas feiert, gibt sie Geschenke. Sie mag es selbst, Geschenke zu geben und dementsprechend mag sie es auch, Geschenke zu haben. Das sind solche, die dann sagen, schon lange habe ich keine Blumen mehr von dir gesehen, schon lange habe ich von dir nichts bekommen. Guck mal, sie bekommt das oder er bekommt das, ich bekomme nie etwas. All diese Sachen. Details zu diesen Themen werden wir inshallah auch auf unserem Hasanat-Institut machen, um diese Sachen detaillierter zu besprechen. Aber das ist inshallah eine kurze Zusammenfassung, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack habt. Das heißt, eine weitere Sprache der Liebe ist zu schenken. Wenn du merkst, dass dein Partner oder deine Partnerin liebt, Geschenke zu haben oder mag es auch selber Geschenke zu geben, dann sprich in ihrer Sprache, schenke ihr etwas, auch wenn es noch so klein ist, indem du ihr zeigst, ich schreibe dir vielleicht einen Brief, ich schenke dir eine Pralinenpackung, ich kaufe dir dies, ich kaufe das. Natürlich ist es am besten, wenn du das mitbekommst, was sie gerne haben möchte oder er gerne haben möchte und dann das der Partnerin, dem Partner überreichst, um somit inshallah ta'ala noch einen höheren Zweck damit zu erfüllen, beziehungsweise noch besser in der Liebe bei ihr anzukommen. Die vierte Sprache, die gesprochen wird, ist Hilfsbereitschaft. Das heißt, eine Person, sie tut selber gerne den anderen Menschen helfen. Es ist für sie selbstverständlich, dass sie hilfsbereit ist, dass sie hilft, dass sie anderen für andere da ist, dass sie für andere diese Sachen macht. Und so möchte sie auch von ihrem Partner diese Sachen erfahren. Dass alleine zu Hause aufräumen, für sie etwas erledigen, dass sie dann sagt, oh, er hat das für mich gemacht, das ist ein Zeichen seiner Liebe für mich. Auch wenn du selber vielleicht nicht die Sprache sprichst, so weißt du, dass deine Frau oder dein Mann diese Sprache spricht, dann hilfst du ihr oder ihm in einer Sache und dann sieht sie oder er das an als ein Beweis der Liebe. Und wenn man das inshallah ta'ala herausgefunden hat, dann kann man inshallah ta'ala sehr gut miteinander kommunizieren. Die fünfte Sprache der Liebe sind Zärtlichkeiten. Das heißt Berührungen, Umarmungen, all diese Sachen, was in diese Richtung geht. Dieser Mensch, jede Berührung von dem Partner, jedes Anfassen vom Partner, jedes Nahekommen vom Partner oder Partnerin sieht sie als Beweis der Liebe an. Und dementsprechend, auch wenn du vielleicht selber nicht so der Kuscheltyp bist, machst du das dann, um deinem Partner oder deiner Partnerin zu zeigen, dass du für sie da bist, dass du sie lieb hast und so weiter, um inshallah ta'ala in der Ehe eine bessere Kommunikation herbeizuführen. Dabei muss man sagen, dass eine Person nicht nur immer nur eine Sprache spricht. Ja, sie hat einen Hauptkanal sozusagen oder er hat einen Hauptkanal, einen Hauptbereich, wo sie funktioniert, doch manchmal. Vielleicht, wenn sie Lob und Anerkennung mag, trotzdem mag sie ab und zu gern Geschenke haben, trotzdem mag sie vielleicht ab und zu Zärtlichkeiten haben und so weiter. Doch wenn man den Hauptwahrnehmungskanal, sagen wir es mal so, die Hauptsprache herausgefunden hat, kann man gut mit der Partnerin kommunizieren. Dann kann man auch dementsprechend bessere Liebesbeweise sozusagen bringen. Und so funktioniert inshallah ta'ala auch die Ehe etwas besser. Denn manchmal sagt man, ich habe doch so und so viel gemacht für dich, und sie sagt, du hast nie etwas für mich getan. Dabei, sie lieben sich eigentlich, aber sie haben aneinander vorbeigesprochen sozusagen. Er hat das nicht so ausgedrückt, dass sie es versteht, oder sie hat es nicht so ausgedrückt, dass er es versteht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Sprache des Partners herauszufinden und inshallah dementsprechend mit ihm oder ihr in dessen Sprache zu kommunizieren. Wie kann man sowas machen? Es gibt verschiedene Methoden. Ein leichter Weg wäre, dass ihr euch hinsetzt, sagt, pass auf, wir schreiben uns jetzt jeder 3 bis 5 Punkte auf, was für mich ein Liebesbeweis wäre. Ja, du schreibst auf, womit könnte dein Partner dir beweisen, dass er dich liebt. Und wenn du dann schreibst, ja, ich hätte gern öfters Geschenke, dann weiß dein Partner, du bist der Geschenketyp sozusagen. Wenn du hinschreibst, ich würde mich schon freuen oder ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner im Haushalt hilft, dann weißt du, sie ist der hilfsbereite Typ, dann sprichst du in deren Sprache. Und so kann man das inshallah ta'ala gut ausmerzen oder darauf kommen, bi'idhnillahi ta'ala. Und auch andersherum, damit du selber für dich herausfindest, was für ein Typ bin ich, dann kannst du schauen, was verlange ich von meinem Partner. Was ist mir also wichtig? Was würde ich gerne haben von meinem Partner oder Partnerin? Welche Sache tut mir am meisten weh, wenn sie das tut oder nicht tut? Und dann nimmst du das Gegenteil sozusagen. Wie zum Beispiel, wenn wir beim Helfen bleiben, dass die Frau sagt, ja, oder der Mann sogar sagt, ja, meine Frau hilft mir nie, wenn ich etwas habe und ich komme ihr mit Fragen. Ich sage, schau mal, Schatz, ich habe gern hier ein Problem. Kannst du mir da entgegenkommen? Und sie sagt, lass mich damit in Ruhe, das ist dein Zeug. Sagt, ja, die liebt mich gar nicht. Sowas gibt es natürlich auch. Dass man da, inshallah ta'ala, schaut, welcher Typ bin ich, was verletzt mich? Oder wie eben gesagt, dass du herausfindest, was du gerne wünschst, was für dich ein Liebesbeweis wäre, womit du sozusagen sagen kannst, okay, das ist, damit würde mein Partner mir beweisen, dass er mich liebt. Das sind so, inshallah ta'ala, ein paar kleine Tipps, die für eure Kommunikation in der Ehe, inshallah ta'ala, nützlich sein können. Bi'idhnillahi ta'ala, wir werden, wie gesagt, Details, inshallah ta'ala, auf dem Hasanat-Institut nochmal genauer besprechen mit Sachen aus Koran und Sunnah, mit dem Sachen vom Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch von Sahaba teilweise. Bi'idhnillahi ta'ala, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, inshallah war das ein Nutzen für euch. Bis zum nächsten Video. Lasst kurz ein Abo da, inshallah ta'ala, und verteilt das. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.